willkommen zum Uncast Episode 201. Und der Titel diesmal natürlich, ne? Episch. Kein neuer Hautjob? Tja, was damit auf sich hat, die Lösung gibt's gleich am Anfang hier im Thema oder als Thema und natürlich dann wieder ein paar News. Ihr werdet euch wundern, diesmal gar nicht so viel News, weil irgendwie ist die Woche nichts passiert. Das spiegelt auch die Community wieder. Klar, ne? Ich meine, vor der Google I.O. 2014, da ist natürlich Ruhe im Karton. Ne? Da gibt es höchstens so ein paar uninteressante Ankündigungen. Ja? Ein paar von denen habe ich jetzt nochmal aufgegriffen. Ne? Ja. Das Thema allerdings, das ist schon nervenzerreibend, ja. Wer kennt Blade Runner? Hm? Klar, hab ich letzte Woche schon gesagt, Nexus 6, tja, da gibt's ein Problem. Aber offenbar nicht nur wegen dem Namen, sondern offenbar wegen dem Gerät selbst. Also, erstmal ganz ruhig. Zunächst mal, Nexus 6 und Nexus 8 wurden im Chromium-Code entdeckt, ja. Das, so schreibt Talk Android, deutet dann eben natürlich darauf hin, dass eben diese beiden Geräte wohl herauskommen werden bald. Ja, also könnte man meinen, wow, cool, neues Nexus 6 ist ist am Start, aber dennoch ist noch Grund vorhanden, da das zu bezweifeln, ja. Denn, erstmal, diese Codenamen in diesem Chromium Code, Chromium Source Code, die können auch schnell wieder sich ändern, beziehungsweise rausgenommen werden. Warum da auf einmal Nexus 6 auftaucht? Gut, ne? Klar. Das waren dann eben die Gründe für diese Spekulation. Aber interessanter ist, was eine verlässliche Quelle, nämlich EV-Leaks, hier dazu gesagt hat. Ja? Also, wie gesagt, verlässliche Quelle bedeutet, dass die meisten Leaks, die eben von dieser Quelle kommen, tatsächlich als Wahrheit entpuppt haben. Und das deutet darauf hin, dass es wohl irgendwie jemand ist, der im Bereich von in dem entsprechenden Bereich bei Google tätig ist, ja, oder zumindest starke Verbindungen zu diesem Bereich hat. Und der sagt klipp und klar, es gibt kein neues Nexus 6 mehr. Tatsache. Er sagt, es gibt keins mehr, es wird keins mehr geben, kein neues Nexus-Gerät. Das Ende von den Nexus-Geräten, von den Nexus-Smartphones ist gekommen, das war's, aber man soll nicht traurig sein, denn im Februar 2015 sollen die ersten Android Silver Handsets, auf den Markt kommen, ja. Das heißt, eine neue Linie von Google-Geräten eventuell, ja, genaueres weiß man natürlich nicht. Aber das würde natürlich auch erklären, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, vor langer Zeit war das, da gab es ja Riesenspekulationen, als beim im Chrome-Team, ja, oder ich weiß nicht genau, das war ein bisschen verwirrend, ja, gab es jedenfalls so ein chromfarbener Android, der eine Riesenstatue, ein chromfarbener Android, der an einem Gebäude montiert wurde. Und da gab es ja wilde Spekulationen, ob jetzt Android und Chrome zusammenkommt, ja. Und jetzt wird wiederum spekuliert, das war schon die Vorbereitung für diese Android Silver Line. Ja, Silver Line. Was man darunter eben noch verstehen kann, weiß man noch nicht genau. Und warum es dann so eine Fortführung gibt. Was sind da die Unterschiede zu den Nexus-Geräten? Android Central vermutet, dass diese Silverline sich bezieht auf Premium-Smartphones für den Konsumentenbereich, also für die normalen Kunden, während ja die Nexus-Reihe eigentlich im Kern ursprünglich für Entwickler waren. Das waren also die Entwicklertelefone. Ja, aber Nexus wurde dann eben so bekannt und so häufig verkauft, auch im Consumer-Bereich, dass man da eigentlich schon seit dem Nexus S nicht mehr davon sprechen konnte, dass es ein reines Entwicklergerät ist. Und dem scheint jetzt hier Google wohl Rechnung zu tragen und so diese Vermutung dann von Android Central wiederum, dass eben Silver für Konsumenten ist, ja. Premium Smartphones sollen sein ab Februar 2015. Aber interessant trotzdem noch, ja, der Tweet von EV-Leaks, dass es kein neues Nexus geben wird. Kein Nexus 6. Gut, an dem Namen Nexus 6, da habe ich mich ja sowieso schon gestört, weil, wie gesagt, wer Blade Runner kennt, ja, der weiß, dass das hier eine Schwierigkeit geben würde. Das Modell Nexus 6 ist nämlich eben auch ein Android, ja, ein Replikant bei Blade Runner. Die Filmfirma hat schon mal Google wegen dem Namen Nexus an sich ziemlich heftig angegangen, hatte sich wohl da auch geeinigt, dass man Nexus nehmen darf. Aber von diesem Nexus 6, das ist schon wieder eine ganze Stufe höher, ja. Und ich glaube, da wären noch mal Verhandlungen nötig gewesen. Ja. Wie dem auch sei, Name hin, Name her. Ihr könnt euch aber nicht vorstellen, wie viel Projekte schon an Namen gescheitert sind. Google hätte vielleicht da was gemacht, ja, hätte sich die Rechte einfach gekauft von der Firma. Aber es scheint wohl so zu sein, dass es eben nicht mehr notwendig ist, dass eben hier womöglich die Nexus-Reihe jetzt eben beendet ist. Ich mag das als kaum auszusprechen. Ja, irgendwie habe ich da totale Abneigung dagegen, sowas auszusprechen. Ja. Aber wie gesagt, EV-Leaks ist ja eigentlich ganz verlässlich. Was allerdings auf jeden Fall kommen wird, da sind sich eigentlich alle Experten einig, es wird ein neues Tablet geben von Google. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich Nexus 8 heißen wird. Ja, also auch wieder Nexus. Oder ob das irgendwie anders heißt. Aber ich denke mal, dass für das Tablet an sich die Zeit ja jetzt gekommen ist, ein neues Tablet herauszubringen. Momentan Nexus eben noch die Reihe ist bei Tablets, die ja erfolgreich war von Google. Deswegen denke ich, dass das neue Tablet mit diesem vermuteten 8 Zoll Bildschirm auch tatsächlich Nexus 8 heißen wird dann. Ja. Die Frage ist natürlich, was für technische Daten, klar, ne? Da gibt es ja die unglaublichen Spekulationen, auch welcher Hersteller das ist. Da wird riesige Orakel hier aufgetan, ja, um zu gucken oder um zu mutmaßen, wer stellt das Tablet her, was für Leistungsdaten. HTC ist immer noch im Gespräch, ja, dass eben HTC das neue Nexus Tablet herausbringen wird. Also ich glaube, die Google I/O wird von dem Sinne her bestimmt spannend. Schon allein, ob man sieht, ob da irgendwas in dieser Richtung angekündigt wird. Google I/O ist normalerweise ja nicht unbedingt die eine Konferenz, wo jetzt hier das neue Produkte eigentlich vorgestellt werden, ja. Aber Google macht es immer mal wieder gerne auf der Google I/O. Also ich meine neue Produkte im Sinne von diese Modellpflege Sachen da. Ne? Neue bahnbrechende Sachen werden immer wieder auf der Google I/O groß vorgestellt. Aber wie gesagt, auch wenn es eigentlich nicht dafür gedacht ist, die Google I/O wird immer gerne von Google genutzt, um genau das eben zu tun. Ne? Ist eine Riesenmesse, die oder eine Riesenveranstaltung, die eben von Google gemacht wird und sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Immer, warum sollte man da das nicht dann nutzen? Ja, diese Aufmerksamkeit der Presse, die sonst eigentlich immer nur so Fruchtfirmen zugute kommt. Ne? Jo, also Android Silver ersetzt vielleicht die Nexus-Reihe. Ja. Ich bin, ja, eigentlich bin ich entsetzt, wenn ihr jetzt genauso entsetzt seid wie ich, ja, dann, ja, mögt ihr wahrscheinlich Nexus, ja, die Nexus-Reihe. Also ich habe das Nexus S ja schon, von mir, ich habe eigentlich immer die Google-Geräte sozusagen geholt, ja, das G1, das HTC G1, das war das erste Android-Gerät und, ach, wenn man das so will, das Google-Gerät halt, ja, dann das Nexus One, das hatte ich nicht. Nexus S hatte ich. Jetzt habe ich momentan das Nexus 4. Aber bei mir stehen die Zeichen jetzt sowieso auch auf Verlassen der Nexus-Reihe. Hab's ja schon ein paar Mal gesagt, das Arcos 80 Helium 4G wird es wahrscheinlich sein, wenn es denn jetzt endlich mal rauskommt. Ja, ihr habt richtig gehört, ich ersetze das Smartphone mit einem Tablet. Und dazu komme ich noch in den News noch, ja, was, das ist nämlich gar nicht so abwegig und das scheinen auch immer mehr Leute zu machen. Was mich übrigens auch selbst wundert, ja, muss ich auch sagen. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, ja, die Nexus-Reihe hat wohl ein generelles Problem. Im Consumer-Bereich kam sie eigentlich, wie gesagt, erst mit dem Nexus S überhaupt an. Das Nexus One wurde eigentlich fast komplett ignoriert. Hat sich aber dann doch hingeschleppt. Nexus, das Galaxy Nexus war dann recht interessant wiederum. Ja, da fing es dann richtig gut an. Nexus 4, das war eigentlich das erfolgreichste Nexus-Gerät im Konsumentenbereich. Nexus 5, ja, da ist natürlich auch wieder eine Frage, wie erfolgreich war das? Wie kann man das einordnen? Aber wenn ihr dann die Zahlen, die Verkaufszahlen sieht, dann wisst ihr, das war zwar erfolgreich für Nexus-Verhältnisse, aber eben wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, ja, naja, also ein Samsung ist es nicht. Die Frage ist nun halt, bringt eine Änderung vom Namen in Android Silver da Positives oder vergraut man damit die Nexus-Gemeinde? Man weiß ja auch gar nicht, wie das Silver überhaupt aussieht, was für eine Software drauf ist, wird es ein Stock Android sein, was ich ja hoffe, ne? Oder wird es eben dann, ja, was wird es denn sein? So eine Google Play Edition vielleicht? Das hat mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen, ja? Aber die Richtung war schon mal korrekt. Wir müssen mal abwarten, wie sich das noch, was sich da noch in nächster Zeit herauskristallisiert. Vielleicht hören wir auch schon auf der Google I.O. etwas. Ja, weil Februar 2015 soll ja schon das erste Gerät rauskommen. Da könnte es sein, dass hier Google vielleicht schon die ein oder andere Anmerkung macht. Ja, ist ja schon wieder Mitte des Jahres. Oh. Gut, ich werde mal zu den News kommen. Ich glaube, das Thema ist jetzt erstmal abgegrast. Ich werde wahrscheinlich noch so oft von Nexus 6 und dass es vielleicht gar nicht gibt oder das Nexus 8 oder die, was auch immer dann kommt, ja, werde ich noch so oft davon sprechen, dass ihr die Krise kriegt. Aber tja, muss halt sein, ja, ist halt das Top-Thema. Nichts machen. Neues Google Maps Layout beim Navigieren ist mir aufgefallen. Ja, interessant. Man sieht jetzt tatsächlich oder beim Navigieren einen etwas anderen Screen. Und das muss ich sagen, ist gar nicht mal so schlecht gelungen. Ich würde zwar unbedingt davon absehen, bei der Fahrt das irgendwie zu bedienen. Das sollte man ja sowieso nicht. Ist auch, glaube ich, nicht legal. Aber auf jeden Fall werden jetzt zum Beispiel Sachen eingeblendet, wie weit die Entfernung also noch ist, und zwar die Gesamtentfernung zum Endziel und nicht etwa nur bis zur nächsten Abzweigung. die Zeit, die gebraucht wird, die vermutete Zeit, die gebraucht wird, und auch die Uhrzeit, ja, wann man denn ankommt. Ja, weil wenn da zum Beispiel steht, ja, in 13 Minuten kommt man an, ne? Das ist zwar ganz gut, aber man muss dann doch noch auf die Uhr schauen, ja, und gucken, okay, wie viel, wann bin ich dann effektiv dort, ja? Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr, das wird jetzt eingeblendet bei der Fahrt. Unten ist so ein kleiner weißer Balken jetzt hinzugekommen. Für Leute mit kleinen Bildschirmen wird das ziemlich nervig sein, denke ich, aber ich denke, das ist auch eine große Erleichterung. Hier ist noch ein weiterer Button hinzugekommen, an prominenter Stelle. Wenn man da drauf drückt, kann man sich leichter umleiten lassen, also so ein Reroute machen. Ja. Wenn man also eine alternative Strecke braucht, drückt man einfach nur auf diesen Knopf und dann wird man dann auch tatsächlich hier, kann man verschiedene Optionen auswählen. Dann gibt es hier noch so ein, so dieses, ja, ne, Hamburger Menü ist nicht, dieses Drei-Punkte-Menü, ja, rechts unten. Wenn man da drauf drückt, kommt dann gleich ein übersichtliches Menü, viel leichter zu bedienen, auf, wo man dann auch zum Beispiel den Traffic einblenden kann, also die Stauinformationen einblenden kann, und andere Sachen auch hier, zum Beispiel deinen Reroute-Button. Ja. Von daher muss ich sagen, ist es schon ziemlich gut gemacht, wenn auch im ersten Moment es nur als kleine Änderung, man kann es glatt übersehen, ja, zeigt und auch optisch wirklich gruselig aussieht. Also diesen Balken da unten, das hätte man wirklich doch kein anders machen. Ich weiß nicht, hat Google etwas gegen Transparenz jetzt momentan? Ja, weil das haben die auch schon bei der Kamera-App gemacht, statt jetzt einfach den Button transparent auf das Bild zu legen, ja, hat man jetzt einfach ein Stück von dem Bild weggemacht und macht einen weißen Balken hin. Hallo? Und genau dasselbe wurde hier jetzt auch gemacht. Statt jetzt die Buttons dort einzublenden auf der Karte, wird einfach ein Balken unten drunter gemacht und so verliert man ein ganzes Stück vom Bildschirm. Ja, gut, klar, natürlich ist es da leicht zu erkennen dann, leichter zu erkennen, aber trotzdem hätte man das vielleicht anders können machen. Aber Google geht vielleicht davon aus, dass es eben heutzutage normal ist, riesige Bildschirme zu haben. Da komme ich auch, wie gesagt, später nochmal dazu. Arcos, eben schon mal angesprochen, dass ich mir das Arcos 80 Helium 4G holen will. Hoffentlich kommt es denn endlich auf den Markt. Ja, ich habe mit den Leuten dort bei Arcos auf Twitter hier korrespondiert. Ich muss sagen, also Hut ab, ja, die kümmern sich wirklich dort um die Anfragen über Twitter und scheuen da auch nicht zurück, hier auch eine richtige, ja, wie schon fast sagen, Diskussion zu führen, ja, und die Fragen dort zu beantworten. Hut ab, sehr schön, was dort oder wie dort mit den Kunden umgegangen wird, finde ich ganz, ganz toll. Auf jeden Fall gab es hier halt meinerseits die Frage, wann denn nun das endlich kommen wird und dass jetzt, weil ja neue Geräte, leistungsstärkere Geräte auch rauskommen, das Arcos 80 eben halt immer weiter hinten dran fällt, ja, mit den technischen Daten, ist ganz klar. Als das vor jetzt über einem halben Jahr angekündigt wurde, ja, das erste Mal, da waren die technischen Daten noch super. Jetzt sind die technischen Daten gerade noch akzeptabel. Wenn das jetzt noch weiter dauert, bis das Gerät rauskommt, dann wird es zu schwach sein von den technischen Daten her, wenn man das dann auch eine Zeit lang haben will. Ja. Dennoch sehr schön, was sie ja auch Argos macht. Die haben zum Beispiel auch empfohlen, mal das Argos 6.4 anzuschauen, also das mit dem das Phone mit 6,4 Zoll Display, also das Tablet. Aber ich habe dann doch klar gemacht, dass ich eigentlich ein Tablet brauche, weil ich so gut wie nie telefoniere, aber ich möchte trotzdem im Notfall noch telefonieren können. Ja? Deswegen brauchst du ein 3G mit Sprachtelefonie. Und da wurde auch zum Beispiel das Arcos 7.9 Xenon empfohlen. Ja? Allerdings ist da 4.2 leider als Android-Version mir doch zu alt. Ich bin zwar bereit auf 4.3 wieder runter zu gehen, weil ich ehrlich gesagt das mit den SD-Karten, ja, auf 4.4 nicht ganz so toll finde. Und ich habe eigentlich auch keine Lust mehr, das immer diese Jagd da mitzumachen auf immer das neueste Android OS, weil ja, wieder als Besitzer vom Nexus 4 gibt's jetzt noch ein Update, das 4.4.3, ja, komme ich auch gleich mal dazu. Und dann ist wahrscheinlich Schluss. Also ein 4.5 oder ein 5.0 werde ich beim Nexus 4 nicht mehr bekommen. Ja. Und dann habe ich wieder das Problem. Und deswegen ist mir die Jagd, ehrlich gesagt, mittlerweile zu blöd. Dann gucke ich lieber, dass eben dann die Sicherheitsupdates von den Firmen eingespielt werden. Aber ja, lieber ein 4.3 Jellybean mit dem entsprechenden Gerät, ohne dass ich mich hier dann ja, dass ich hier dauernd Jagd machen muss, ja, als eben ein Handy jetzt 4.4, 4.4.3 und dann ist Schluss wiederum, ja, und dann muss ich mal wieder ein neues Gerät holen. Ich habe eigentlich keine Lust. Also wenn ich mir das Arcos dann hole, dann soll das auch eine Zeit lang in Benutzung bleiben, ja. So, mindestens so lange wie das Galaxy Tab P1000, das ich jetzt immer noch als Tablet eben in Benutzung habe. Ja. Genau, warum nicht? Ja. Ressourcen sparen, Umwelt schonen, so muss man auch mal denken. Ja. Unglaublich, gell? Was ist nur aus dem Rio geworden? Ja, ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es gibt halt schon eine Art Umdenken, weil eben ja, ein abgesichertes älteres System ist manchmal besser als ein unsicheres, neueres System. Ja, und was das genau zu bedeuten hat, will ich jetzt noch nicht genau sagen, aber wird sich wahrscheinlich auch bald abzeichnen. Was damit gemeint ist. Also gut, auf jeden Fall, Arcos hat noch einen Hammer die Woche losgelassen. Ja, und zwar gibt es einen Netbook von Arcos jetzt, der ArcBook. Das ist kein Witz. Es ist tatsächlich ein Android-Tablet, ein Android-Tablet-Gerät, wenn man so will, mit Tastatur. Zusammenklappbar und so weiter, ist nicht abnehmbar, ja, sondern ist ein richtiger Netbook, der aber eben mit Android läuft, auf Android läuft, und zwar kommt da das Android 4.2 Jellybean zum Einsatz, auch wahrscheinlich wieder mit gutem Grund, ja. 8 GB Flash-Speicher hat es direkt integriert, was natürlich ein bisschen mau ist. 64 GB Speicherkarten kann man allerdings zusätzlich noch einbauen. Ach, geht's da draußen wieder rund. Und das heißt auch, dass man zumindest mit den SD-Karten dann genug Speicher bekommt für die Anwendung, für das er gedacht ist. Der Prozessor ist ein ROG-Chip RK3168 Dual-Core, was gar nicht mal so übel ist. Ja. Auch wenn es jetzt nur ein Dual-Core ist, für so ein Netbook ist es schon gar nicht mal so schlecht. Es ist natürlich ein Chip, der recht günstig ist, das ist ganz klar. Werdet ihr klar wissen, warum. Ja. Aber die Leistung ist eigentlich ausreichend, ja, für alles, was man eben so mit so einem Netbook machen möchte, nämlich Internet surfen. Als GPU kommt eine PowerVR SGX 540 zum Einsatz, 1 GB Hauptspeicher, auch etwas mau, ja, für ein Netbook auch, aber nun gut, es wird seinen Zweck erfüllen, ja, 10,1 Zoll Display. Das heißt, es ist wie sich für ein Netbook gehört, ein relativ kleiner Netbook, ja, also nichts 15 Zoll oder so, aber das wäre ja auch dann überdimensioniert für die Anwendung, denke ich mal. Videowiedergaben ist kein Problem, 1080p mit 30 Frames pro Sekunde, absolut kein Thema, MPEG-4, und es ist eine Webcam vorhanden, Front-Webcam, ist aber keine Rück-Webcam. Also so wie es man von einem normalen Netbook gewöhnt ist. Einzel-Touch-Mauspad und es ist eine vollständige Tastatur mit Android-Funktionstasten auch vorhanden. Stereo-Lautsprecher ist eingebaut, genauso wie ein eingebautes Mikrofon vorhanden ist. Wi-Fi-Zugang ist integriert, kein 3G oder 4G Zugang 8000 mAh Akku. Das heißt, liebe Leute, ihr habt eine riesen Laufzeit bei dem Teil. Ja, wenn ihr mal überlegt, was so ein normales Tablet, 10 Zoll Tablet hat, ja, 4000 mAh und da hat das Teil doppelt so viel. Also da kann man erwarten, dass eben hier genug Power vorhanden ist. Mit 1,2 Kilo ist es vom Gewicht her auch noch okay. Ich denke mal, das wird eben hauptsächlich durch den Akku kommen, das hohe Gewicht. Für ein Tablet natürlich viel zu hoch, aber für ein Netbook ist es sogar gut. Ja. Das Ganze wird dann verfügbar sein demnächst und der Preis wird, jetzt haltet euch fest, 149 Euro betragen. Ihr habt richtig gehört, 149 Euro Google Play. Offiziell zertifiziert, Google Play ist vorhanden. Die Office Suite Pro 6 wird ebenfalls kostenlos mitgeliefert, damit man auch hier seine Office-Dokumente bearbeiten kann. Also im Prinzip kann man sagen, ein Netbook für Leute, die schnell mal ein Dokument bearbeiten wollen. Durch die Tastatur ist es wunderbar geeignet zum längeren Tippen, auch von längeren Texten. Ja, ganz toll. Aber die eben nicht jetzt einen vollen Laptop, Notebook brauchen unterwegs. Ich meine, es gibt ja auch sehr viele Apps bereits für Android und da ist eigentlich das meiste abgedeckt, ja. Der Knackpunkt sind immer noch die produktiven Sachen, ja. Und eine Tastatur und Touchpad ist da schon mal eine Riesenerleichterung. Also für Blogger könnte es dann wieder interessant sein, sofern die Software beziehungsweise auch die der integrierte Webbrowser dann auch die vernünftige Nutzung von solchen Blog-Oberflächen eben gestattet. Das ist immer ein Problem. Tja, fragt mich nicht, ob das sinnvoll ist, jetzt von Arcos sowas rauszubringen, ob da überhaupt Nachfrage besteht. Ich hab da keine Ahnung. Also ich selbst sehe ich jetzt keinen Grund. Allerdings muss man auch sagen, der Preis von 149 Euro ist natürlich der absolute Hammer und eine Alternative zum Chromebook ist das auf alle Fälle und zwar eine ziemlich gute Alternative. Nur eine Alternative für einen Nischenmarkt. Ich weiß nicht. Naja, Arcos muss es wissen. Ich denke, die machen das nicht so aus dem Bauch heraus. Ja, ja und die nächste Nachricht, die ich gelesen habe. Die erste App, die 1 Milliarde Downloads hat, soll jetzt Gmail sein. Ich weiß jetzt ehrlich nicht genau, wie ich das zu verstehen habe. Ich dachte, 1 Milliarde Grenze wäre schon geknackt worden von einer anderen App. Ja, auf jeden Fall feiert hier Google quasi groß, weil eben Gmail jetzt eben die erste App sein soll, die 1 Milliarde Mal installiert wurde. Irre, ne? Und das heißt auch, dass natürlich also hier auch ein Meilenstein gesetzt wurde. Das ist schon ein Wort. Tja, schade, dass es jetzt ausgerechnet die App ist, die das machen soll, weil ich finde, es ist nicht ganz klar, wie die 1 Milliarde Downloads da zustande gekommen sind. Eigentlich ist es ja eine App, die auch geupdatet wird, ja, im Markt. Das heißt, die App ist ja eigentlich schon installiert und wird dann per Update neu installiert. Also, weiß nicht, also ein bisschen unglücklich wäre besser gewesen, wenn die jetzt eine ganz separate App, die ursprünglich gar nicht auf dem Gerät war, ja, also die nie beim Kauf drauf ist, dass wenn die 1 Milliarde Mal runtergeladen wäre, das wäre vielleicht ausdrucksstärker gewesen. Aber das wird bestimmt auch bald kommen. Ja, ich hoffe nur, dass es nicht eine Hass-App von mir ist. Ja, um Himmels Willen. Aber da wird noch viel, ist noch viel Spielraum, ja, zwischen den Installationen und der 1 Milliarde Mal. Nun denn. OnePlus One, ja, die haben jetzt mal ein bisschen erklärt, weil die Leute ja extrem skeptisch sind wegen dem Preis, wie denn überhaupt der Preis zustande kommen kann, wie das überhaupt möglich ist. Und Peter Lau hat da mal da ein bisschen, ja, geplaudert aus dem Nähkästchen, wieso das überhaupt geht, so ein Handy mit diesen Leistungsdaten so günstig anzubieten. Alle haben gespannt gewartet, was ist denn das Geheimnis? Ja. Ja, und wie nicht anders zu erwarten, erstmal, sie machen keinen großen Gewinn damit. Eigentlich gar keinen Gewinn. Sie geben das den Leuten eigentlich so zu dem Preis weiter, wie es die Herstellung eben jetzt verlangt. Ja, also das heißt zum Herstellungspreis verkaufen sie das Telefon. Damit sind sie nicht die einzigen Firmen, die das macht. Ja, also Google macht es auch mit seiner Nexus-Reihe. Nur deswegen sind die Handys und die Tablets so extremst günstig. Ja, zu einem Zeitpunkt, auch wenn sie rauskommen, ja, sehr, sehr gut mit den Leistungsdaten. Aber der Preis, vor allem zum Beispiel bei einem Tablet, extremst niedrig. Ja, trotz der hohen Qualitätsanforderungen. Ja, und das kommt eben daher zustande, weil zumindest am Anfang eben der Preis quasi, manche sagen sogar, er wird sogar noch subventioniert von Google. Das heißt, dass Google sogar noch drauf liegt. Auch bei Spielekonsolen ist das so der Fall. Ja, also es gibt keine Spielekonsole auf dem Markt, wenn die rauskommt in den ersten 1, 2 Jahren, die irgendwie Gewinn abwirft beim Verkauf von der Hardware. Die sind alle unter Herstellungspreis, werden die verkauft. Ja, Nintendo macht da vielleicht eine Ausnahme, aber so Xbox One und PlayStation 4 und es war auch schon bei der PlayStation 3 so, die sind alle unter dem Einkaufspreis, unter dem Herstellungspreis, was dann verkauft wird. Also mit Verlust bei jeder Konsole. Ich glaube, bei PS3 war es am Anfang 150 € Verlust pro Konsole, die verkauft wird. Ja, muss man sich mal vorstellen. Es ist nun mal so. Ja, OnePlus ist natürlich eine, heute geht's aber los, ist natürlich eine neue Firma und die möchten sich da auch erstmal ins Gespräch bringen. Langsam wird aber auch klar, warum das Invite-System so wichtig ist für die Firma, denn das heißt auch, dass sie kontrollieren können, wie viele Geräte überhaupt verkauft werden können, damit sie sich jetzt nicht übernehmen mit diesem einen Gerät. Ja. Das heißt, die wollen gar nicht jetzt am Anfang hier 10 Millionen Geräte verkaufen. Selbst wenn sie es vielleicht irgendwie schaffen würden, was natürlich für so einen Newcomer sehr unwahrscheinlich ist, ne? Aber dann hätte die Firma wirklich ein Problem. Ja? Nämlich so viele Geräte herstellen zu lassen, eben mit dem Preis zu verkaufen, aber nichts daran zu verdienen. Ja, das wäre schon ziemlich heftig. Je länger übrigens das Gerät auf dem Markt ist, desto mehr kann auch damit verdient werden, denn die Teile werden alle recht schnell günstiger. Ja, und dann kann das Gerät auch dann eben auch mit Gewinn an den Mann gebracht werden, ja, oder an die Frau. Und das müsst ihr immer bedenken. Es ist oftmals so. Zusätzlich werden natürlich auch hier noch andere Sachen, um das so günstig gemacht, andere Register gezogen, zum Beispiel der Direktverkauf. Es gibt keine Zwischenhändler, es wird alles von der Firma direkt verkauft. Ansonsten, also ist auch kein Händler dazwischen, der auch seine Marge haben möchte, ja, und da mitverdienen möchte. Das wird also alles ausgeschlossen. Am Schluss kann dann eben das Gerät für diesen Herstellungspreis verkauft werden. Und ich denke, dass eben OnePlus in Zukunft mit anderen Geräten dann ihr Geld verdienen wird. Ja, das ist das erste Handy. Das zweite Handy wird sicherlich dann gewinnbringender sein für die Firma. Ja, und wie gesagt, wenn das Gerät jetzt länger auf dem Markt ist, gibt es auch dafür Gewinne, die eingefahren werden können. Außerdem muss man auch sehen, dass die Firma im Prinzip oder überhaupt keine Werbung gemacht hat, keine Werbung geschaltet hat. Alles, was hier an Werbung, scheinbare Werbung zu sehen ist, wurde verbreitet kostenlos über Twitter, über andere Social Networks, über Google Plus und eben über Blogs und über die ganzen Webseiten, die darüber berichten und auch Podcasts wie jetzt hier, ja, die über das OnePlus sprechen, im Prinzip Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, aber keine Werbekampagnen, die Millionen von Dollar kosten, ja, übrigens überhaupt nicht hochgegriffen. Also jede Werbekampagne, zum Beispiel die Samsung macht, ist so teuer, ja, das glaubt man nicht, ja, das ist unfassbar. Natürlich, Samsung kann es sich leisten, deswegen können die auch riese Kampagnen fahren, nur um 1 oder 2% mehr Geräte zu verkaufen, ja. Das ist dann schon mit drin in dem Plan, ja. Aber so ist es nun mal, ja. Und die Firma lebt quasi jetzt momentan ohne Werbung. Und deswegen können die halt so einen Preis auch tatsächlich machen. Gerüchte, dass eben dort die Mitarbeiter noch mehr ausgebeutet werden, das kann ich euch versichern. Die entsprechenden Leute, die die einzelnen Teile dafür herstellen, ja, die kann man überhaupt sowieso nicht mehr ausbeuten, ja, als das von jeder anderen Firma auch gemacht wird. Ich darf nur in dem Zusammenhang nochmal erwähnen, diese Woche auch, ich habe zwar jetzt nicht hier speziell als Thema, aber trotzdem sollte man das mal darüber mal nachdenken, dass auch bei Samsung, ja, Mitarbeiter an Leukämie erkrankt sind, wegen dem, oder zumindest bei den Auftragsfirmen, wo Samsung Aufträge vergeben hat, wegen den schlechten Arbeitsbedingungen, quasi keine Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter dort, ja, und so weiter und so weiter. Also auch so große Firmen wie Samsung, die für ihre Geräte nicht eben wie OnePlus $299 verlangen, sondern gleich $699 und noch mehr, dass die aber zu genau den gleichen Bedingungen hergestellt werden, wie eben diese Billigheimer, sag ich mal jetzt, ja, wo man doch meinen könnte, ach, die werden ja total ausgenutzt. Nein, die werden auch nicht mehr ausgenutzt, wie bei jedem anderen großen Handyhersteller auch. Ja, nur dass der große Handyhersteller noch mehr damit verdient. Ja, das ist genau wie mit der Diskussion mit den Textilfirmen, die schlimme Tragödie vor etwa einem Jahr in Bangladesch, wo so viele Menschen ums Leben kamen, nur weil der Besitzer der Firma 2 Stockwerke illegal auf das Gebäude draufgesetzt hat. Das hat das Gebäude natürlich nicht standgehalten, als der Dieselgenerator einsprang wegen einem Stromausfall, gab es zu starke Erschütterungen in dem Gebäude und das ganze Gebäude ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen, ja. Und die Firmen wie eben zum Beispiel Kik und C&A und so weiter, ich weiß also nicht genau, also Kik habe ich gehört, C&A bin ich mir nicht ganz sicher, die eben aber bei dieser Firma teilweise auch ohne ihres Wissens, das glaube ich denen, dort produzieren ließen, über andere Firmen wiederum, ja, die haben halt auch nur insofern eine Schuld, dass man sagen kann, okay, die hätten müssen mehr aufpassen, wo das jetzt produziert wird. Aber generell zu sagen, ja, wir holen jetzt nur die teuren Klamotten, ja, da werdet ihr euch schon wundern, welche teure Marken in dieser Firma, die in Bangladesch produziert hat, ja, da ihre Sachen produzieren ließ. Ihr habt nur mehr dafür gezahlt. Die Arbeitsbedingungen waren genau die gleichen. Die Arbeiter haben nämlich nicht mehr Geld dafür bekommen, sondern die Firmen haben dafür mehr Geld bekommen. Ja? Einmal die große Magenfirma, die das uns in Auftrag gegeben hat und eventuell auch vielleicht der Firmenboss, der auch kein Problem gehabt hat, die 2 Stockwerke illegal draufzusetzen und mehr Kohle zu verdienen. Ja? Wenn da jetzt mehr Kohle rüberkommt, ja, zudem, wer sagt, dass das weitergegeben wird an die Arbeiter? Die Arbeiter sind immer die am meisten verkohlt werden in solchen Betrieben. Leider war, da muss man was dagegen tun, ja. Aber generell jetzt zu sagen, nur weil etwas teurer ist, geht's den Arbeiter besser, das ist absolut, absolut nicht der Fall. Nur am Preis. Da muss man schon gucken, wo produziert wird, wie die Firmen das produzieren, da muss man sich ganz arg dran setzen und teilweise kann man das auch kaum nachvollziehen. Ja? Also wer jetzt zum Beispiel hier darüber aufregt, hier die T-Shirts, die Billig-T-Shirts, die in Bangladesch produziert werden, zu kaufen, das kann man eigentlich nur dann machen, wenn man es kauft, wo man sicher weiß, dass sie eben nicht in Bangladesch produziert werden. Zum Beispiel jetzt, sag mal jetzt mal gerade Trigema, Ja, die geben die Garantie, dass alles, sogar die Garne teilweise in Deutschland oder in der EU hergestellt werden. So, also das, ne? Das ist dann eine Aussage. Aber ansonsten kann man es nicht festmachen. Ja? So sieht's aus. Nun gut. Also, jetzt bin ich schon ziemlich weit vom Thema ab gedriftet, ja. Aber ihr wisst jetzt, was ich damit meine. Oder das OnePlus One, da kriegt man sicherlich keinen Heiligenschein, wenn man das Gerät kauft. Bestimmt nicht. Aber man ist auch nicht jetzt unmoralischer, als wenn man jetzt ein Samsung kauft. Ja. Dort erkranken auch Mitarbeiter wegen den Arbeitsbedingungen. Schlimm. Ja. Fairphone ist vielleicht im Handybereich die Lösung. Ja. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Fairphones zu vergeben. Also zu kaufen, nicht zu vergeben. Ja. Ja. Das ist vielleicht die Alternative noch. Okay, Leute, also. Dann haben wir noch das Xiaomi Mi Pad, das Mi Pad oder Mi Pad, ja, das wurde enthüllt, ja. Viel ist noch nicht darüber gesagt, aber die Farben, ja, die sind schon mal recht bunt, sieht verdächtig aus, ja, aber das ist mal von Xiaomi eigentlich schon gewohnt, ja. Schade eigentlich. Aber ansonsten soll das Tablet ganz gut sein. Auch hier stimmt natürlich der Preis. Das ist der Hauptgrund für den ganzen Aufruhr wiederum. Ja. Hat einen Tegra K1-Chip und das ist auch dann, glaube ich, das erste mit diesem Chip. Ja. 2048 mal 1536 Pixel Auflösung sind 324 Pixel pro Inch, ja, bei diesem 7,9 Zoll Display, 7,9 Zoll Display. Warum das dann immer wieder mit der Konkurrenz verglichen wird, ja, weiß ich nicht. Naja, gut, okay, es sieht schon ziemlich ziemlich ähnlich aus. Ne? Trotzdem, ja, ist ein ganz anderes Gerät. Also der Nvidia Tegra K1, der wird mit 2,2 GHz auch getaktet. Und hat auch eine 192 Core Kepler GPU, was immer das heißt, habe ich noch nicht nachgeforscht, ja, bitte vergib mir. 2 GB RAM, 16 oder 64 GB Speicher, Versionen gibt es da mit einem Micro SD-Karten-Slot, der Speicherkarten bis zu einer Größe von 128 GB verarbeiten kann. Das ist ja schon mal was. Das heißt, man hat die Möglichkeit, richtig viel Speicher in dem Gerät zu haben. Eine 8-Megapixel Sony-Kamera ist integriert, eine 5-Megapixel-Kamera als Front-Facing-Kamera. Ja, super, ne, für Videochats etc. oder Selfies, ja. Auch die Batterie, also der Akku ist ziemlich groß, 6.700 mAh Akku. Und aber da könnt ihr mal sehen, ne, dass Akkus 8.000 mAh. Können wir uns mal vergleichen, ne? Wahnsinn. Und ja, das Ganze gibt es in 6 verschiedenen Farben, 360 Gramm nur schwer. Also es ist auch ziemlich leicht, wenn man es so sieht, ja. Die Wi-Fi-Version 16 GB wird $240 kosten. Die 64 GB-Version nur $270. Beides eben Wi-Fi-only. Ein 3G oder LTE-Modell, das soll kommen, aber es ist bis jetzt auch noch nicht angekündigt, ja. Und ja, es ist auch noch nicht 100% sicher, wann dieses Tablet überhaupt aus Europa oder USA bestellt werden kann. Momentan ist es für den chinesischen Markt gedacht, aber man kann davon ausgehen, dass es innerhalb von kürzester Zeit auch für den internationalen Markt gedacht ist, weil Xiaomi gibt sich ja große Mühe, hier jetzt international zu agieren. Ha, Neues von meinem Lieblingsstreamingdienst Deezer. Ja, die haben nämlich eine Vereinbarung mit Shazam jetzt getroffen. Mit der Shazam-App kann man jetzt auch, wenn man sich so Lieder erkennen lässt, ja, kann man die auch dann gleich anhören über Deezer. Bisher ging das zum Beispiel über Spotify etc. Und jetzt geht es auch gleich über Deezer. Das heißt, im Prinzip, wenn man ein Lied hört, ah, sehr schön, zack, kann man das erkennen lassen, geht eben dann auf die Suche bei Deezer und wenn es dann drin ist, zack, gleich in die Favoritenliste und schon kann man sich das Teil gleich in ganzer Länge in 320 Megabit Sekunde Qualität anhören. Super, oder? Coole Sache, Shazam und dieser jetzt eine Vereinbarung getroffen. Interessant ist, in den Gebieten, in den Räumen, Deutschland ist übrigens erst als erstes dabei, ja, als erste von den, ich glaube, 5 Ländern sind's, in diesen Gebieten ist tatsächlich so, dass Spotify rausgeflogen ist bei der Suche über in Shazam, ja, und stattdessen jetzt eben, also quasi von dieser ersetzt wurde. Nicht zusätzlich, sondern tatsächlich ersetzt wurde. Ist der Hammer, oder? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das kam jetzt aber hier auch ans Tageslicht, ja. Die Länder, ach man, jetzt haben die hier die Länder, also Deutschland ist auf jeden Fall dabei, es geht auch schon, habe ich schon ausprobiert, super. Ja, hier, Großbritannien, Mexiko, Deutschland und Brasilien. In diesen 4 Ländern ist es jetzt möglich, mit Shazam Tracks auf dieser zu suchen, aber nicht mehr auf Spotify. Gut, das mag für die Spotify-Fans wiederum schlecht sein. Ich weiß auch nicht, warum man das gemacht hat. Aber das hätte man ja können beides machen. Das wäre vielleicht dann besser gewesen. Aber okay, gut. Ich freue mich jedenfalls für dieser. Wieder ein kleines Stück Erfolg für diesen Streaming-Service. Dann große Sache, Play Store. Da kann man sich jetzt Sachen kaufen über PayPal oder mit PayPal. Also für die Leute, die keine Kreditkarte wollen haben, ja, die können das hier jetzt mit PayPal machen. Aber die Frage stellt sich natürlich bei mir, warum macht man das überhaupt per PayPal? Ich bin auch schon mal in die Falle reingetappt. Es gibt ja schon seit geraumer Zeit jetzt die Aufladekarten für den Play Store. Also warum sollte man das bitte über PayPal machen? Ja? Also es funktioniert auch schon in Deutschland, mit PayPal zu zahlen jetzt, aber der Sinn erschließt sich mir nicht, nachdem es eben auch diese Guthabenkarten gibt. Schließlich ist hier dann noch ein US-Unternehmen dazwischen, das eben die Daten, die persönlichen Daten hat. Ja? Also nicht nur Google hat die dann, sondern eben auch noch PayPal. Google kriegt sie natürlich auch übermittelt, ganz klar, ist ja ein Bezahlungsvorgang. Und PayPal hat die Daten auch nochmal. Also ich weiß nicht, ich sehe da eigentlich nur Nachteile. Wer keine Kreditkarte angeben will oder keine Kreditkarte hat zum Angeben, der kann sich eine Aufladekarte holen und dann ist es weitestgehend, ja, so weit wie es geht, eben auch anonym, ja. Und man könnte das mit einer x-beliebigen Adresse, nicht, dass man das machen sollte, gell, aber mit einer x-beliebigen Adresse dann irgendwie verknüpfen und die Aufladekarte dann benutzen, ja. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt Riesending. Aber für die, die das unbedingt wollen mit PayPal bezahlen, die können das jetzt auch machen. Ist auch nicht schlecht. Ja, groß ist besser. Ich habe schon jetzt hier im Podcast ein paar Mal gesagt, ja, was hat's damit auf sich? Tatsächlich ist es so, dass jedes dritte Smartphone ein Phablet jetzt ist und größer als 5 Zoll ist, ja. Dabei sind 22% 5 bis 5,4 Zoll und 10% zwischen 5,5 und 5,9 Zoll. Und selbst Geräte über 6 Zoll nehmen noch 2% ein davon. Ja. Und bei den Asiaten ist sogar der Gesamtanteil der Phablets 43%. Ist ja der Hammer, oder? Wahnsinn. Also, Leute, ganz klar, der Trend geht hin zu größerem Display. Ich kann es auch verstehen. Ich selbst, wie gesagt, will ein Tablet. Mir ist das Display am Tablet, finde ich das sehr, sehr gut, weil, sind wir mal ehrlich, telefonieren tut man in dem Teil doch kaum noch. Ja? Also ich habe es schon gesagt, schon ein paar Mal, telefoniere kaum noch mit dem Teil. Aber ich benutze es für andere Sachen, zum Beispiel für Spiele. Und da ist es ganz klar, je größer das Bildschirm, desto besser. Ja? Super genial, wer einmal ein hochauflösendes, ein HD, ein HQ-Spiel gespielt hat auf dem großen Tablet-Display und guckt sich das dann auf dem Handy an. Da möchte man das Handy an die Wand klatschen. Ja, so schlimm ist das im Vergleich dazu. Und deswegen, also denke ich, ist es schon eine gute Sache, wenn die Displays größer werden, weil eben das Telefonieren nur noch Nebensache ist. Bei den allermeisten Leuten ist es nur noch Nebensache. Am meisten wird getippt, am meisten wird gespielt und da sind die großen Displays einfach phänomenal. Da haben die ihre Vorteile. Ja. Okay, also, nächster Punkt war dann, ja, letzter Punkt, haha, bei den News. Samsung Galaxy Note 8 bekommt ein KitKat-Update. Unglaublich, ja, das hätte ich gar nicht mehr gedacht, ehrlich gesagt. Das Original Samsung Galaxy Note 8.0, Wi-Fi only, da wird jetzt tatsächlich das KitKat ausgeliefert. Zuerst bekommen die Geräte, die in Großbritannien verkauft wurden, das Update. Es dürfte allerdings nicht lange dauern, bis auch bei uns das Update verfügbar ist. Möglicherweise ist es zum Zeitpunkt, wenn ihr das hört, schon verfügbar. Ja. Also einfach mal Settings, About Tablets, Software Update gucken, ja, oder über Keys. Und dann werdet ihr sehen, ob ihr euch schon freuen könnt oder nicht. Das finde ich gar nicht schlecht von Samsung, dass sie jetzt das Note 8.0 da auch tatsächlich noch mit einem KitKat-Update versorgen. Ich finde es super. Und so, dann komme ich zur Community. Eine einzige Nachricht gab's da. Unglaublich, was ist nur hier los? Ja, vom Ewald, der hat mir einen Artikel verlinkt hier. Und zwar Layer, das geheime Startup, das WhatsApp gefährlich wird. Nun, also, ich meine, also zunächst mal vielen Dank, Ewald, für den Artikel. Ja, ich bin aber bei sowas skeptisch bei solchen Artikeln. Denn wie oft habe ich schon gehört, ja, WhatsApp-Killer. Oder das ist der Untergang von WhatsApp. Ja, oder die Alternative, die bessere Alternative zu WhatsApp. Tatsache ist, dass WhatsApp immer noch heruntergeladen wird von den Leuten. Immer noch frisch installiert wird von den Leuten. Ja, mag sein, dass jetzt ein paar weggegangen sind, seit eben das zu Facebook gewechselt hat, aber ja, ihr glaubt gar nicht, wie ich mir wünschen würde, dass ein sicheres System mal hier dieses WhatsApp komplett ablesen wird. WhatsApp hat bei mir keine Daseinsberechtigung. Es ist die schlimmste App, die es gibt, ja. Null Datenschutz, ja. Und vollgeladen mit Funktionen, die nur so von Unsinn strotzen, ja. Dutzende von Apps, die viel besser sind und das Gleiche machen wie WhatsApp, aber einfach hier bei uns in Europa so gut wie nicht wahrgenommen werden. Ja? Also ihr glaubt nicht, wie ich WhatsApp hasse. Ja? Aber es scheint eben so zu sein, dass dass vielen Leuten 0815 Standard Mainstream Hype Leuten, ja, das vollkommen egal ist. Ob WhatsApp irgendwie sicher ist oder nicht oder wem das gehört, ja, oder irgendwas, die benutzen's, weil's der Kumpel hat oder die coole Tusse von nebenan hat, ja, sorry. Ist nun mal so. Ja, und deswegen bin ich nicht ganz so euphorisch wie jetzt hier der Artikel, was Layer anbetrifft. Zumal, ich muss sagen, ich habe wenig Informationen zu Layer. Aber Layer muss ich auch erst nochmal beweisen, ja, dass sie überhaupt die bessere Alternative sind zu WhatsApp. Gut, ich sag zwar, schlimmer als WhatsApp kann etwas nicht sein, aber vom Regen in die Straufe kommen, das will man ja auch nicht gerade. Ja. Und daher muss ich schon etwas haben, was eklatant besser ist. Und jetzt, wenn ich mir hier so die Website angucke, ist die Sicherheit von dem Ganzen auch nicht unbedingt jetzt im Vordergrund, ja. Ist zwar jetzt noch hier im geschlossenen Beta, wenn ich das richtig sehe, ja. Aber hier besonders die Sicherheit wird da nicht in den Vordergrund gestellt. Von daher, Leute, XMPP mit OTR, ich kann es immer nur wieder sagen. Offenes System, für alle Geräte gibt es Clients, für alle Geräte, für Desktop, für Mobiles, alles, ja, komplett. für uralt Geräte, für neue Geräte. Da braucht man kein neues System, man muss nur gucken, dass die Leute da umsteigen auf das System. Und warum die Leute auf Layer umsteigen sollten, das weiß ich nicht. Dennoch, ich halte das Projekt im Auge und sobald die hier auch mal sagen, was überhaupt mit der Sicherheit hier aussieht, ja, wie man hier die Sicherheit da noch gewähren kann, ja, mit so einem Layer in der Cloud und so weiter. Also das muss erst noch alles gezeigt werden. Ja. Das müssen wir erst noch mal gucken, wie das ist. Also, ich halte es im Auge, aber das dürfte noch eine Zeit lang dauern, bis das interessant wird für den Endverbraucher. Und naja, wie gesagt, und selbst wenn es der beste Messenger ist, den es dann gibt, ob das WhatsApp verdrängen kann, das wird sich dann noch zeigen. Mittlerweile habe ich den Glauben an die Menschheit schon fast verloren, was das betrifft. Ja. Naja. Gut, App der Woche. Eben gerade Datenschutz und amerikanische Firmen. Ja. Was haltet ihr mal von dem? Ihr ersetzt Google Maps. Was? Nein, nein, halt, nein, nicht steinigen, ah, nein! Nein, bitte nicht. Ja, aber es gibt tatsächlich jetzt eine Alternative dazu. Ihr wisst ja, ich bin Google Maps Fan, ja, kein besseres Navigationssystem, das haben auch immer wieder hier Tests gezeigt, ja, kann mit Navigationssystem bis 500 Euro mithalten. Hammerhart, finde ich das. Aber es gab eine App, die hat mich immer wieder gereizt, für Maps anzuschauen. Und zwar OpenStreetMaps. Ja, wisst ihr, die freie Version von den elektronischen Karten, wenn man so will. Ja. Irre Sache, was die Community da auf die Beine gestellt hat. Irre, wirklich. Die OSM-Karten nutze ich zum Beispiel auf meinem Garmin zum Geocachen. Das sind Wege drin, die gibt's gar nicht auf anderen Karten. Ja, irre. Und das Problem war aber bisher, dass in Deutschland die Navigation mit diesen Programmen, die auf OpenStreetMap-Daten basieren, gar nicht funktioniert hat. Und was denkt ihr, diese Woche habe ich es mal wieder ausprobiert und ich hab's ja nicht glauben wollen. OSM End, Maps and Navigation heißt das Programm. Ja, OSM End zusammengeschrieben, dann Maps and Navigation. Hat tatsächlich eine regelgerechte Navigation gestartet mit einer tollen Sprachausgabe. Ja, schön und sehr genau. Man kann, wenn vorhanden, sich sogar Informationen noch einblenden lassen. Wenn vorhanden, die Daten auch die Geschwindigkeiten auf den Spuren, wo man fährt, ja, etwas, was bei Google Maps leider nicht integriert ist, eine Anzeige, wie schnell man fahren darf, ja. Aber wie gesagt, die Daten müssen halt vorhanden sein, das ist nicht ganz so einfach. Und es funktioniert. Die Navigation wurde tatsächlich gestartet. Ich werde es auch nochmal genauer testen. Bei der nächsten größeren Geocaching-Tour werde ich das auf Herz und Nieren prüfen, weil da fahre ich immer an Orte, die jenseits von Gut und Böse liegen, ja. Und kann ich euch also genau sagen, wie gut dann die Navigation wirklich ist. Ja. Also, es hat schon mal sehr, sehr gute es macht schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck, weil was ihr damit alles einstellen könnt, ihr könnt es wirklich an eure Bedürfnisse so anpassen, wie ihr wollt. Ihr könnt verschiedene Profile auswählen für Auto, für Fahrrad, für Fußgänger, ja. Ihr könnt so viele verschiedene Sachen einblenden lassen. Vorsicht bitte beachten, das Einblenden lassen von Warnungen für Radarfallen ist nicht zulässig im Bereich der STVZO, ja. Ich muss nur mal sagen. Ihr habt umfangreiche POI-Datenbanken, also Point of Interests, wo ihr zum Beispiel Restaurants, Hotel, Tankstellen, Museen und so weiter anfahren könnt oder direkt auf die geografischen Koordinaten, also auf GPS-Koordinaten hin Und ich muss sagen, das alles hat Hand und Fuß, auch wenn es, das muss man auch dazu sagen, erstmal einen erschlägt von den Möglichkeiten, die da geboten werden, bei den Einstellungen, was man da alles einstellen kann. Irre, muss ich ganz, ganz irre wirklich sagen. Also wow. Aber es ist schon eine tolle Sache, genau, dass man das auch kann. Ja. Und ja, ich habe jetzt da gerade zum Beispiel cGeo gestartet, ja, und habe da auch einen Punkt ausgewählt. Dann darf man eben nicht Navigation Driving auswählen, sondern muss eben ganz normal Navigate auswählen, ohne Driving. Dann als Punkt oder als Programm, das geöffnet werden soll, das OpenStreetMaps, dann wird tatsächlich die Position gefunden und man kann dort dann sich direkt hin navigieren lassen, ohne größere Probleme. Auch noch sehr interessant und anzumerken ist auf jeden Fall, dass ihr auch Karten komplett herunterladen könnt. Ja, das heißt, ihr könnt offline navigieren, ohne jegliche Netzverbindung, sofern euer Gerät natürlich eine GPS-Funktion hat, die ohne Netzempfang funktioniert. Das ist nicht bei allen Geräten so. AGPS ist immer assisted, das heißt, es geht nur, wenn auch ein Netzwerk vorhanden ist. Aber wenn ihr ein normales GPS-Empfangsteil drin habt, könnt ihr das nutzen, ohne dass ihr eine Netzverbindung habt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Vor allem, wenn ihr in Urlaub fährt, dann könnt ihr euch nämlich die teuren Datenverbindungen sparen. Ihr könnt euch Kartenmaterial aus der ganzen Welt herunterladen, egal wo ihr hinfährt. Und das ist etwas, was wirklich fantastisch ist und in der Form auch nicht mit Google Maps möglich ist. Zwar ist mit Google Maps möglich, dass man offline Kacheln herunterladen kann, aber hier habt ihr ein schöner Manager drin, wo ihr genaue Gebiete auswählen könnt. Ja, zum Beispiel, okay, ich bin in Deutschland unterwegs, könnt ihr eine komplette Deutschlandkarte, alles runterladen, alle Gebiete. Ja, das dauert zwar ein bisschen am Anfang, aber es ist möglich. Oder ihr sagt, ja gut, Frankreich möchte ich auch noch, England möchte ich noch, ja, Schweiz möchte ich noch, Österreich möchte ich noch. Alles klar, kein Problem, könnt alles herunterladen. Es wird, je nachdem, wie viel Speicher ihr habt auf dem Gerät, wird alles auf dem Gerät gespeichert. Zusätzlich zu dem müsst ihr aber nicht alles herunterladen. Ihr könnt auch noch Online-Maps aufrufen. Das heißt, ihr könnt einstellen, dass auch Online-Karten benutzt werden sollen. So, dass wenn ihr zum Beispiel einen Kartenbereich heruntergeladen habt oder eine Karte heruntergeladen habt, ihr geht trotzdem mal raus, ja, dann wird eben die Online-Karte heruntergeladen. Ja. Das ist zum Beispiel da bei der freien Version so, die habe ich auch verlinkt, ja, die kostenlose Version. Da könnt ihr nämlich nur 10 Karten herunterladen. 10 Karten. Leider ist zum Beispiel Deutschland eben abgeteilt in verschiedene Karten, ja, und mehr als 10. Also ihr könnt gar nicht ganz Deutschland installieren dann. Aber immerhin habt ihr dann hier noch die Möglichkeit, es eben online euch herunterladen zu lassen, so wie es eben bei Google Maps auch ist. Ja. Aber ich meine, es ist schon eine tolle Sache. Ja. Es ist mir in den letzten paar Mal beim Geocachen doch schon passiert, dass ich erst noch eine Zeit lang im Auto quasi blind fahren musste, bis das Handy Netzempfang hatte, ausreichender, um eben bei Google Maps die Karten herunterzuladen, beziehungsweise die Route zu berechnen. Ja. Das würde hier empfehlen. Ja, ihr habt die Karten immer vorrätig. Und wenn ihr auch mitten in der Pampa seid, könnt ihr auch OSM Maps, es ist nämlich nicht nur für Navigation, ja, die könnt ihr dann auch wunderbar zum Geocachen nutzen, wenn ihr mitten in der Pampa seid, egal ob Netzempfang oder nicht, habt ihr eine ausgezeichnete Karte zur Verfügung. Ja. Wunderbar. Also, das letzte Wort hier ist noch nicht drüber gesprochen, aber bei mir diesmal, nachdem jetzt die Navigation funktioniert, bei mir absolut die App der Woche, OSM and Maps and Navigation. Optimal. Leute, das war's wieder vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Google Plus, die Community, Uncast, einfach oben in der Suche angeben und schon findet ihr die. Oder ihr schreibt mir einfach eine Mail, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen zu den behandelten Themen findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!